Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 23 de novembro de 2010 e eu, Carlos Bonaparte, cá estou para fazer companhia em mais uma emissão. Vamos abrir as portas hoje com música variada. Vamos começar com uma que inclusive é instrumental e é bem antiga. Não sei a certo ano, mas as indicações que tenho apontam para 1917. Indiscutível é que esta gravação, A Ausência do Quinteto Borinquen, foi gravada entre 1916 a 1920. Ora, e então, o Quinteto Borinquen são eles que vão abrir a emissão de hoje, para logo depois ficarmos com El Estagiario. É uma música engraçada que nos é trazida por Edgardo Donato e sus muchachos. Trazem-nos então El Estagiario. É assim que abrimos as portas de mais um Musicália, edição número 119, para esta noite de terça-feira, 23 de novembro de 2010. As grandes músicas, músicas que apesar de terem qualidade, de terem até feito sucesso por serem cantadas noutras línguas, não têm a mesma penetração no mercado musical português, têm uma penetração baixa ou mesmo nula. Vamos então recordar ou conhecer estes temas. Começamos então com El Quinteto Borinquen e depois com Edgardo Donato e sus muchachos. Até já! Thank you. Ficar com mais dois temas nesta emissão. Vamos agora passar para a música alemã. Daria Levy, que nos traz o tema Willst du mit mir gehen? Queres vir comigo? É a pergunta que é feita nesta música, que vamos então passar a ouvir. De Pariser Tango é a música de Mireille Mathieu. A segunda, uma intérprete francesa, mas que aqui nos traz uma música alemã. Apesar de ter um nome dividido entre Paris e Berlim. Portanto, Der Pariser Tango. São as duas músicas que vamos escutar já de seguida. Duas músicas então provenientes da década de 60 da Alemanha. Vamos escutá-las a partir de agora. Wirst du mit mir gehen, wenn mein Weg ins Dunkel führt? Wirst du mit mir gehen, wenn mein Tag schon Nachtwind spürt? Wenn ich nicht mehr Vagabund sein will, baust du mein Haus und ruhst du mit mir vom Leben aus? Wirst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen? Dich mit Windrosen drehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Man nennt es Liebe, man nennt es glücklich sein. Keine Sprache hat mehr als Worte. Willst du mit mir gehen? Licht und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, wenn ich nicht mehr bin wie einst? Willst du mit mir gehen, auch wenn du um gestern weinst? Wenn jedes Schweigen uns verrät, was reden wir? Tröstet mich auch dann ein Wort von dir? Willst du mit mir gehen? Und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Man nennt es Liebe, man nennt es glücklich sein. Keine Sprache hat mehr als Worte. Willst du mit mir gehen? Licht und Schatten verstehen, dich mit Windrosen drehen. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, wenn die Angst bei mir verweilt? Willst du mit mir gehen, wenn die Zeit mich nicht mehr heilt? Wenn der Ruf der Welt vor mir verstummt, fragst du nach mir, wartest du auch dann vor meiner Tür? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen? Dich mit der Windrose drehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Licht und Schatten verstehen. Dich mit der Windrose drehen, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Licht und Schatten verstehen. ich tanz diesen Tango, Monsieur. Und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit. Tango, Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango. Da spielt Robert schon seit Jahren Schlager, die nie welche waren. Er hat sie selber gemacht, aber man hat nur gelacht. Dann spielte er ein Lied und es geschah ein Wunder. Das ist der Pariser Tango, Monsieur. Diesen Tango, Monsieur. Und ich zeige Ihnen gern diesen Schritt, denn ich weiß, Sie machen mit bei einem Tango. Pariser Tango, ich schenke dir mein Herz, mein Tango. Die Nacht ist blau und süß der Wein. Wir tanzen in das Glück hinein bei diesem Tango. Pariser Tango, ich wünsche mir, es bleibt noch lang so, ein Leben lang so schön wie heute, mit dir und mir für alle Zeit. Ein Leben lang so schön wie heute, mit dir und mir. Estamos a chegar ao final de mais um Musicália. As portas estão quase a fechar-se, mas antes ainda há tempo para mais dois temas nesta emissão. Vamos ficar primeiro com Ralph Bendick e Babysitter Boogie. É uma música muito engraçada da Alemanha, uma música muito engraçada que certamente o ouvinte vai achar imensa piada quando ouvir. Vamos fechar as portas desta emissão com Wolfgang Sauer, o tema que dá pelo nome de Cindy ou Cindy. São os dois temas que vão fechar as portas da edição número 119 do nosso programa. Já sabe que é sempre um prazer estar consigo. Estarei de volta, enfim, amanhã, às 8h30 da noite, para mais uma edição do nosso Musicália. Amanhã iremos trazer o último artista português do Musicália, inserido no programa Mês de Novembro, dedicado à música portuguesa. Mas isso é amanhã. Hoje é mesmo tempo de fechar as portas com música alemã. Recordo então os nomes. Primeiro Ralph Bendick com Babysitter Boogie e depois a voz de Wolfgang Sauer, que nos traz Cindy ou Cindy. Fique bem, já a seguir David Félix com mais um Portugal Alternativo. Até amanhã! Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass eins der Baby schon ein Hobby hat. Es singt so gern den Babysitter Boogie Boogie Song und der geht Boogie. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig und so wohlgenährt und singen. Mein Girl hat keinen Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit und das geht.